Müjdeler olsun, müjdeler olsun, Allah'a itaat eden kullara. Dieser Dschihad zwischen Jahiliyyah und Din ist ein sehr schwerer Dschihad. Und da fängt der Dschihad an. Da fängt der Dschihad an. Und er hört irgendwann auf mit deinem Blut oder mit einem Unfall oder mit einer Sache, die du machst, wie Familie. Sei es der Dschihad von der Jahiliyyah in den Dien oder sei es der Dschihad, den die Geschwister draußen führen in der arabischen Welt. Dieser Dschihad bleibt bis Yawm al-Qiyamah, ob sie wollen oder nicht. Der wird bleiben. Mit dem Herzen, mit dem Hören, mit dem Sehen, mit der Zunge, mit Verkünden, mit dem Gewehr, mit allem drum und dran. Der bleibt. Jeder kann sich entscheiden, welchen Dschihad er führt, welchen Lohn er haben möchte. Und wollen wir nicht bei Allah, das wollen wir nicht von Allah das Schönste, das Beste, das Leben. Guck mal die Dunja an, wie stinkt hier. Du kommst raus, stinkt. Die Autos fahren hin und her, stinkt. Ha? Du läufst irgendwo in einen Laden rein, stinkt. Du läufst an einem Gulli vorbei, stinkt. Hässlich. Und bei Allah, subhanahu wa ta'ala, was hat er uns Schönes versprochen? Wenn wir ausgeben, wenn wir schwitzen, wenn wir geben, wenn wir bluten. Allahu Akbar. Lohn. Unser Leben ist nur ein Zwinkern, ein Augen, ein Tück Auge auf, Auge zu und das war's. أتضره يا قومنا سنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, den Herrn der Welt, den König der Könige. Und ich bezeuge, dass niemand anderes das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihn, der Gesandte ist. Liebe Geschwister, ich möchte euch ein bisschen erzählen von meinem Dschihad, den ich zwischen meiner Jahiliyyah und zwischen meinem Dim habe. Also dieser Übergang, diesen Kampf, den ich geführt habe, zwischen dem Leben, was ich hatte, das zu verlassen und zu bekämpfen, um das Leben zu nehmen, was ich jetzt führe. Und warum ich dieses Thema anspreche, liebe Geschwister im Islam, ist, weil ich seit einer Woche hier in diesem Gebiet bin, sprich in Bonn und Nordrhein-Westfalen oder Solingen oder wie man das Gebiet hier nennt. Und ich bin seit einer Woche hier und Alhamdulillah, ich habe vier Menschen kennengelernt, vier Menschen, die diesen Kampf geführt haben. Also vier Menschen durfte ich, hat Allah subhanahu wa ta'ala mir persönlich vorgestellt, von denen ich diesen Kampf miterleben durfte. Einer davon ist ein kurdischer Bruder. Der andere ist ein Bruder mit kurdischer Herkunft. Der andere ist ein Bruder mit tunesischer Herkunft. Ein Bruder mit palästinensischer Herkunft. Und subhanallah, guckt mal diesen Sieg. Diesen Sieg dazwischen. Der eine war ein Jude. Allahu Akbar. Der eine war ein Jude. Und vier, die heute Alhamdulillah unsere Geschwister sind, die innerhalb der letzten Woche unsere Geschwister geworden sind, haben alle einen Kampf geführt, den auch ich geführt habe und den viele hier geführt haben und den viele, die noch nicht die Rechtsleitung gegriffen haben, auch führen werden. Und inshallah möchte ich euch ein paar kleine Ratschläge dazu geben, wie kann ich diesen Dschihad gewinnen gegen die Jahiliyyah, um den Weg des Dienst, um das Licht, La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, zu ergreifen und zu erkennen und zu behalten auch. Alhamdulillah, ich bin ein Mensch gewesen, der sehr viele Sachen gesehen hat im Leben, sehr viele Situationen im Leben erlebt hat, wo ich Entscheidungen treffen musste. Und es waren Entscheidungen, die mein Leben verändert haben. Ja? Und zum größten Teil waren es Erlebnisse und Situationen, wo ich wirklich gesagt habe, gehe ich jetzt diesen Weg nach links oder nach rechts? Wenn ich nach links gehe, habe ich vielleicht Geld, habe ich vielleicht Autos, habe ich vielleicht Reichtum, ja? Und wenn ich nach rechts gehe, habe ich vielleicht kein Geld, kein Auto, kein Guthaben oder kein gutes, wohlhabendes Leben. Aber diese Wege, diese beiden Wege, der eine mit dem Geld und dem Reichtum und dem Auto, vielleicht wird er gekürzt durch den Tod. Und dieser Weg, den ich führe, ohne Guthaben, ohne Auto, ohne Geld, vielleicht wird er auch gekürzt. Und diese Kürzungen, die in den beiden Wegen drin sind, bestehen beide aus einer Sache, aus dem Tod. Das heißt, ich suche den Weg des Linken, ja, und nehme das Geld und das Auto und das Wohlhaben und die Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Weiß ich, ob ich irgendwann den Weg schaffe. Ich sag mir heute, egal, ich nehme das Auto, ich nehme das Geld, ich mache meine Arbeit, ich sammle das und irgendwann werde ich dann nach dem Seil Allahs greifen. Kein Problem, bis hierhin. Aber was ist, wenn du diese Absicht machst und du gehst heute nach Hause und der Tod kommt über dich her? Allahu Akbar. Der Tod kommt über dich. Du gehst mit dieser Absicht, sagst irgendwann einmal, ja, und der Tod kommt. Was hast du dann? Dein Geld bleibt, dein Auto bleibt, dein Haus bleibt. Ha? Alles bleibt hier. Und du gehst zu deinem Schöpfer zurück. Du gehst zu deinem Schöpfer zurück. Und dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Ja Allah, ich wollte doch das Auto und ich wollte das nutzen, um das zu machen, um das zu machen, um das zu machen. Und dann wollte ich meinen Weg gerade gehen. Du willst Haram machen und Haram machen und Haram machen und Haram machen. Und dann, um zu erhoffen, dass Allah dir gibt dein Halal. Subhanallah. Für 20.000 Euro, für 100.000 Euro, für 1 Million Euro, für das ganze Geld der Welt, für die ganze Welt, willst du vor Allah dastehen und dass er dir dann sagt, wenn er dir nicht vergibt, geh Jahannam. Yani, wenn du sowieso, yani, wenn du als Käfer stirbst, vorbei. Und dann haben wir den anderen Weg, ja, den ich, Alhamdulillah, inshallah, gegriffen habe, wo ich gegen die Jahiliyyah gekämpft habe. Armut, Sorgen. Nein, was heißt Sorgen? Sorgen, es gibt zwei Arten von Sorgen, nach meinem Verständnis. Einmal die Sorge, ich sorge nicht, dass ich morgen nichts zu essen habe, aber Alhamdulillah, ich bin Muslim, Allah versorgt mich, von wo ich nicht weiß. Nein, ich habe diese Sorge nicht. Ich habe nicht diese Sorge, dass ich morgen nichts zu essen habe. Und wenn ich ein bisschen weniger zu essen habe, dann hole ich mir Lohn bei Allah, indem ich faste. Allah versorgt mich. Allah hat für mich schon geschrieben, was ich für Versorgung bekomme, 50.000 Jahre, bevor die Dunya gemacht hat, war schon geschrieben fest, Abu Malik, heute kriegst du eine, Abu Talha, heute kriegst du eine Dattel, ja, heute kriegst du ein Glas Wasser, ja, und nicht mehr. Alhamdulillah, kein Problem. Dann kriege ich das. Ich akzeptiere das, Alhamdulillah. Ja. Kein Auto, egal, ich muss mit Fahrrad fahren oder ich muss laufen und dies und das und so, ich akzeptiere das und mein Tod kommt, bumm, auf einmal. Mein Tod kommt. Ich habe die Absicht, mein Dien zu leben und der Tod kommt und ich stehe vor meinem Herrn. Ja, Abu Talha, hast du gefastet? Alhamdulillah. Ja, Abu Talha, hast du gebetet? Alhamdulillah. Ja, Abu Talha, hast du gelitten und trotzdem akzeptiert? Alhamdulillah. Ja, Abu Talha, hast du deinen Schweiß gegeben für den Dien, für das Wohlgefallen? Alhamdulillah. Ja, Abu Talha, hast du Energie gegeben? Hast du gehungert? Hast du gelitten? Hast du Schläge bekommen? Wurdest du eingesperrt? Und bist du gestorben? Alhamdulillah. Und dann liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala die Entscheidung, was er mit mir macht. Und Alhamdulillah, wir haben Koran bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in so vielen Versen, nach der Reue, nach der Tauba, ja, das weiße Blatt. Eine Nacht der Tauba, die aufrichtige Tauba, ja, die Shahada, du bist wie ein neugeborenes Baby. Diese vier Geschwister, die heute unsere Geschwister sind, haben diesen Schritt in der letzten Woche geschafft. Wie viele von uns sind da noch draußen, die kämpfen? Wie viele von uns sind da noch draußen, die sagen, ich habe so viele Sünden gemacht, was soll ich machen? Die so viele Sünden gemacht haben und sagen, ich schaffe das nicht. Wie soll ich das schaffen? Wird Allah meine Sünden die Reue annehmen? Wird er das schaffen? Ha? Wallahi, ich bin heute 36 Jahre alt, ich war 25 Jahre kriminell. Davon habe ich knapp 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Ich war Musiker, ich war Räuber, ich habe gestochen, ich habe geschossen, ich habe geraubt, betrogen, gelogen, ich habe alles gemacht, was man machen kann, alles. Aber was habe ich nicht aufgegeben? Wallahi, was habe ich niemals aufgegeben? Ich habe niemals die Hoffnung aufgegeben, dass Allah meine Reue, inshallah, mich zurücklässt, mir die Gnade erweist, dass ich meinen Kopf auf den Boden machen kann. Dass ich die Sunna praktizieren kann, dass ich nachts zu Fajr aufstehen kann, um zu beten, um mich zu bedanken. Wallahi, gestern war für mich ein sehr schöner Tag. Gestern hat der Bruder, der gestern den Islam angenommen hat, ich habe mit ihm 2 Stunden mich unterhalten. Ich habe nicht missioniert, ich habe nicht großartig über den Islam geredet. Ich habe über das Leben geredet und über mich, wie ich es geschafft habe rauszukommen und was Allah mir für Zeichen gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt jeden Zeichen. Jeden gibt er Zeichen. Hier ist eine Masjid. Vielleicht du hast daneben deinen Arbeitsplatz oder deine Wohnung. Du läufst jeden Tag hier vorbei. Jeden Tag. Ich muss mein Geld verdienen. Ich muss meine Kinder ernähren. Ich muss meine Frau was Schönes kaufen. Ich muss mir Schuhe kaufen. Ich muss sie das. Warum gehst du hier nicht rein? Warum gehst du hier nicht rein und bedankst dich für jeden Tag, den du läufst und arbeitest und Geld verdienst? Für jeden Tag, wo du deine Kinder ansehen darfst mit Gesundheit. Für jeden Tag, wo du deine Frau mit deiner Frau sitzen darfst. Für jeden Tag, wo du Essen bekommst. Wieso gehst du nicht hier rein? Bedankst dich. Okay, wenn du nicht hier reingehst, dann zu Hause. Warum bedankst du dich nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Gebet? Dieser Dschihad zwischen Jahiliyyah und Din ist ein sehr schwerer Dschihad. Und da fängt der Dschihad an. Da fängt der Dschihad an. Und er hört irgendwann auf mit deinem Blut. Oder mit einem Unfall oder mit einer Sache, die du machst, visabilillah. Ha? Subhanallah. Dieser Dschihad fängt an mit der Shahada. Da fängst du an, deinen Weg in den Dschihad einzuebnen. Und es ist ein ständiger Kampf. Ha? Ob du jeden Tag zur Arbeit gehst und Geld verdienst für deine Familie und deine Spenden gibst, oder für Geschwister, die, wie der Bruder gesagt hat, für eine Schwester, die in Ägypten ist. Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, liebe Geschwister, er bringt euch hier heute zu Jumma, damit ihr diese Geschichte gehört, damit ihr die Möglichkeit habt, eure Sünden reinzuwaschen und ein bisschen von dem spendet, was ihr habt, um Allah, damit Allah eure Dings wieder mehr macht, vermehrt und euch vergibt. Vielleicht 1 Cent kann der Grund sein, warum dieses Kind, vielleicht diese Cent, den ihr gebt, kann der Cent sein, der dem Kind die Operation, wenn Allah es so möchte, die Operation verhilft und das Kind überlebt. Und das Kind, guck, das Kind wächst im Islam auf, erzieht seine Kinder nach Islam, heiratet eine Frau, bringt den Islam, La ilaha illallah, vielleicht dieses Kind wird die Flagge irgendwann hier hissen auf dem Reichstag in Berlin. Oder dieses Kind wird die Flagge hissen in Washington, auf diesem Kapitol. Oder dieses Kind wird auf dem Eiffelturm die Flagge hissen. Allahu Akbar. Und ihr habt mit dazu beigetragen. Mit Allahs Barmherzigkeit. Was für eine Gnade. Dieser Dschihad hat kein Ende. Sei es der Dschihad von der Jahiliyya in den Din oder sei es der Dschihad, den die Geschwister draußen führen in der arabischen Welt. Dieser Dschihad bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Ob sie wollen oder nicht, der wird bleiben. Mit dem Herzen. Mit dem Hören, mit dem Sehen, mit der Zunge, mit Verkünden, mit dem Gewehr, mit allem drum und dran. Der bleibt. Jeder kann sich entscheiden, welchen Dschihad er führt, welchen Lohn er haben möchte. Und wollen wir nicht von Allah das Schönste, das Beste, das Leben. Guck mal die Dunja an, wie stinkt hier. Du kommst raus, stinkt. Die Autos fahren hin und her, stinkt. Du läufst irgendwo in einen Laden rein, stinkt. Du läufst an einem Gulli vorbei, stinkt. Hässlich. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala, was hat er uns Schönes versprochen? Wenn wir ausgeben, wenn wir schwitzen, wenn wir geben, wenn wir bluten, Allahu Akbar. Lohn, Lohn, Lohn, Lohn, Lohn. Unser Leben ist nur ein Zwinkern, ein Augen, ein Tück Auge auf, Auge zu und das war's. Fertig. Und liebe Geschwister, ich habe einer der schönsten Wochen in den letzten Jahren erlebt. Wallahi, hier in dieser Masjid, in Bonn, Alhamdulillah. Warum? Weil ich habe gesehen, wie Menschen ihren Dschihad gewonnen haben, aus der Jahiliyyah raus in den Din rein. Aber er ist nicht vorbei. ist nicht vorbei. Jetzt fängt erst richtig die Schlacht an. Das Gebet, das Gebet lernen, das Gebet machen und standhaft bleiben, draufbleiben auf diesem Weg. Bei jedem Gebet Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er dich auf diesem Weg lässt. Dass er dich, damit du nicht vom Seil abrutscht, damit du diese Kraft hast, das Seil festhalten. Holst du deine Energie aus dem Gebet und aus der Ibadah und aus dem Kennenlernen von Allah subhanahu wa ta'ala, aus dem Praktizieren, dass du noch hol dir deine Energie dort raus. Wallahi, liebe Geschwister, mein Leben in der Vergangenheit, ich habe Geld gehabt, ich habe Auto gehabt, auch wenn ich keinen Führerschein hatte. Ich hab ein schönes Leben gehabt eigentlich, aber mein Herz war unzufrieden, ich habe keine Zufriedenheit gehabt. Irgendwas hat mich immer gestört, ich war nicht zufrieden. Ich habe das, ich habe 1000 Paar Schuhe, 1000 Paar Jacken, ich habe 1000 das, ich habe Fernseher, ich habe dies und das, Essen, alles ist da, Geld ist da, alles ist da. Aber hier fehlt was in meinem Herz drinnen. Es hat was gefehlt. Subhanallah. Dieses Licht hat gefehlt. Diese Freiheit hat gefehlt. Die Freiheit, meinem Herrn zu dienen. Allah subhanahu wa ta'ala hat mich nicht zufriedengestellt mit diesen Sachen. Er hat mir alles gegeben, was ich wollte, und hat gesagt, bist du zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Hier hast du noch das und das und das und das. Bist du zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Und Koran, boom. Subhanallah. Jedes Mal, wenn ich den Koran lese, kommen mir Tränen. Manchmal, ich muss weinen, ich muss zumachen, damit nicht alles nass wird. Warum? Weil ich dort immer wieder die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala sehe, lese, und ich kriege jeden Tag Bestätigung. Jeden Tag. Für mich gibt es keine Zufälle. Für mich gibt es, subhanallah, gibt es nur diesen einzigsten Weg, den ich gehen konnte. Und dann sagen die, der ist radikal, der ist Fundamentalist, wie der Bruder gesagt hat, der ist Dschihadist, Islamist, Wahhabite und was und dies und was sie alles für Wörter, subhanallah, Hassrapper, Dschihadrapper, subhanallah, wo kommen diese ganzen Wörter? Wallahi, ich bin nur ein Diener Allahs. Ich bin ein Muslim. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich mache das, was Allah von mir möchte, weil ich sein Wohlgefallen auf mich wünsche. Ist das ein Verbrechen? Bei Allah, das ist kein Verbrechen. Bei denen ist das ein Verbrechen? Die sind die Verbrecher. Weil die nicht Allah dienen und machen, was sie wollen. Und weil sie uns versuchen niederzumachen. Aber Allah hat versprochen, sein Licht zu vollenden, ob sie wollen oder nicht. Er vollendet sein Licht. Alhamdulillah. Und inshallah werden wir an diesem Sieg teilnehmen. Inshallah werden wir diejenigen sein, die nach vorne gehen, die sagen, Alhamdulillah, ich bin stolz, ein Muslim zu sein. Ich möchte derjenige sein, der, wenn er draußen Ungerechtigkeit sieht, sei es, ob ein Muslim Ungerechtigkeit macht gegenüber einem Käfer oder ein Käfer Ungerechtigkeit gegen einen Muslim, ich möchte der sein, der sagt, Bruder, ruhig, hat er dich attackiert? Nein. Wenn er gar nichts macht, er hat dich nicht attackiert, Lass ihn, er geht wohin, wenn er so stirbt, sowieso er geht wohin er, wo Allah ihn hinhaben will. Ja? Und wenn der Käfer aber mein Bruder attackiert, dann habe ich zu helfen. Ja? Und ich komme ganz kurz zu der Hilfe nochmal zurück. Unsere Geschwister werden auf der ganzen Welt geschlagen, gefoltert. Wallah, ich habe von Geschichten gehört, von einem Bruder eine Geschichte gehört, in Syrien ist ein Mann, der hängt seit 30 oder 40 Jahre oder ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahre hängt dieser Mann an Ketten. 35 Jahre hängt er an Ketten. Ein Muslim. Und sie lassen ihn dort hängen. Seit 35 Jahren geben ihn ein bisschen trinken, geben ihn ein bisschen Wasser, damit er nicht stirbt. Nur, dass er nicht stirbt. Seine Haare sind lang, seine Fingernägel und seine Haut ist über die Ketten hinübergewachsen, drüber gewachsen, zugewachsen. Es ist drüber gewachsen. Und er hängt noch heute dort. Und ich sage euch diese Geschichte, ich erzähle euch diese Geschichte, damit ihr, Allah ist mein Zeuge, ihr habt die Geschichte von mir gehört. Und Allah ist Zeuge, dass ihr die Geschichte gehört habt. Und überlegt mal, das ist eine Geschichte. Wie viele Geschichten gibt es? Guckt, macht YouTube an, guckt Syrien, wie sie uns schlachten. Guckt Pakistan, wie sie uns schlachten. Guckt Afghanistan, wie sie uns schlachten. Guckt Kaschmir, Irak, Palästina. Guckt die, ihr braucht nur, geht, macht den Atlas auf und guckt, wo Muslime wohnen, wo Muslime leben. Ihr seht Ungerechtigkeit dort. Deutschland. Subhanallah. Wo wir sind, werden wir gefoltert und werden wir niedergemacht und werden wir bekämpft. Und heute, wenn du einen Muslim siehst mit Sunna, sagst du, guck mal, der ist radikal. Wallahi, die Leute strömen in Scharen in die Religion ein. Sie flüchten, vor wem? Sie flüchten hinein in den Islam. Und subhanallah, guck mal, wie schön ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der, vor dem sich die ganze Welt fürchtet. Aber die Rechtleitung erkannt haben, die flüchten zu ihm. Weil wer kann dich nur retten? Wer kann dich nur retten vor dem Feuer? Wer kann dich nur retten vor Ungerechtigkeit? Wer gibt dir Zufriedenheit? Wer gibt dir Liebe? Wer gibt dir alles? Allah subhanahu wa ta'ala. Den alle fürchten. Und wallahi, alle Menschen werden diesen einen Gott kennenlernen. Spätestens am Tag des jüngsten Gerichtes. Wallahi, die Gerechten werden ihren Lohn bekommen und die Ungerechten werden ihre Strafe bekommen. Versprochen von Allah, dem Einigen, den Herrn der Welten, den König der Könige. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Möge Allah uns alle unsere Sünden inshallah vergeben. Möge er uns standhaft lassen auf diesem Weg. Und möge er die Geschwister, die noch schwach im Dienst sind, immer wieder in diese Moschee reinkommen lassen. Und alle Geschwister, die in der Nähe von Moscheen wohnen, zurückkommen lassen in die Moscheen. Und möge er uns zu Lichtern machen, die den Menschen aus der Helfen, aus der Dunkelheit raus und mit Allahs Hilfe den Weg aufmachen, inshallah. Und möge Allah mir auch verzeihen für meine Sünden und euch verzeihen für eure Sünden. Und möge uns stark machen lassen, möge uns immer wieder hier versammeln lassen und möge aus dieser Moschee ein Zentrum machen des Lichtes und der Vergebung und der Barmherzigkeit und der Liebe. Und möge dieses hier ein Zentrum werden der Wahrheit, zu dem jeder Mensch, der diese Wahrheit erkennt, möchte, zurückkommen kann. أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجندها.